Das Spiel Denken. Fußball 3.0. Ein Feature von Steffen Irlinger und Tom Noga. César Luis Menotti, Fußballphilosoph und Trainer der argentinischen Weltmeistermannschaft von 1978. Un buen jugador de fútbol es aquel que mayor cantidad de acciones de juego resuelve. Als erstes müssen wir uns fragen, was ein guter Fußballspieler ist. Gut ist ein Fußballer, wenn er in kurzer Zeit viele Situationen auflösen kann. No es el más habilidoso el gran jugador. Es ist nicht der technisch Beste, auch nicht unbedingt der Schnellste oder Trickreichste. In erster Linie muss er ein tiefes Verständnis des Spiels haben. Denn Fußball ist ein kollektiver Sport. Die Mannschaft steht über allem. Deshalb reißt uns das Spiel so mit. Está el equipo por arriba de todo, por eso es tan apasionante. Natürlich ist dies kein Spiel wie jedes andere. Das sind Partien zwischen Deutschland und Holland nie. Sie waren meist umkämpft, immer an der Grenze des Erlaubten, oft darüber hinaus. Es wurde gerempelt, getreten und auch mal gespuckt. Aber an diesem trüben Novemberabend des Jahres 2011 in Hamburg ist alles anders. Groß. Klose, klasse, aufgelegt. Ein Traumtor in der Entstehung. Und im Abschluss Thomas Müller. 1:0 für die deutsche Nationalmannschaft. Drei Stationen in der Offensive. Ohne dass die Abwehr des Gegners den Ball berühren konnte. The first video I'm going to show you about vision is our attempt to replicate a Fabregas pass that happened against Barcelona this year. Im ersten Video zum Thema Sichtfeld möchte ich euch unseren Versuch zeigen, einen Pass nachzustellen, den Fabregas letztes Jahr noch im Dress von Arsenal gegen Barcelona gespielt hat. Müller, der mir exzellent gefällt. Zum wiederholten Male übrigens Özil. Klose! Was macht da der Torwart? Der reagiert gar nicht. As you can see, there's some wedges around the defender who's. Zu Beginn des Videos hat ein Verteidiger den Ball. Um ihn herum ist ein keilförmiger Bereich heller eingefärbt. Das ist sein Sichtfeld. Es hilft uns, das Verhalten eines Spielers realitätsnah wiederzuspiegeln. Früher haben wir immer ein wenig neidisch auf die holländischen Fußballer geblickt. Sie spielten leichtfüßig, oft elegant, immer nach vorn. Und wir haben dagegen gehalten, mit Kraft, Härte, Disziplin. Jetzt läuft der Ball, als würde er unsichtbaren Bahnen folgen, aber durch die deutschen Reihen. But now, when we run the video and he passes the ball to Fabregas, who is around the middle of the field. Wir lassen das Video weiterlaufen. Der Verteidiger spielt den Ball zu Fabregas, der sich im Mittelkreis befindet. Sobald Fabregas am Ball ist, sieht man, wie sich das Sichtfeld erweitert. Das ist so, weil die tatsächlichen Fähigkeiten eines Spielers definieren, wie weit sein Sichtfeld reicht, wie viele Abspielmöglichkeiten er erkennt und wie viele davon er abspeichern kann. Es wird außerdem durch die Spielsituation beeinflusst, ihre Dynamik, ihre Möglichkeiten und Gefahren. Fabregas dreht sich mehr. Und wir sehen, dass er alle Mitspieler im Blick hat, zu denen er passen kann. Darunter auch jenen, der den Ball im echten Spiel bekommen hat. Aus seinem Pass auf rechts außen ist damals eine große Torchance entstanden. Müller, Götze, aufgelegt zu Klose und nochmal aufgelegt. 3:0. Ein Doppelpass im holländischen Strafraum. Blind gespielt. Fünf Abwehrspieler und der Torwart laufen ins Leere. Und Mesut Özil schiebt den Ball lässig ins verwaiste Tor. So einfach und schön kann Fußball sein. Ausgespielt die Defensive der Niederländer wie eine D-Jugendmannschaft. Mir ist aufgefallen, als unsere Kinder anfingen, mit elektronischen Geräten zu spielen. Das erste war Pac-Man. Und ich spielte das mit und versuchte, mit ihm da Schritt zu halten und merkte, das ist das Erste, wo sie mich abhängen. Klaus Teweleit, Kulturtheoretiker, HSV-Fan, Autor des Buchs Tor zur Welt, Fußball als Realitätsmodell. Ich habe versucht rauszukriegen, woran das lag. Darüber fiel mir auf, als ich das weiter beobachtet habe, dass die Jungen das besser spielen konnten, weil sie anders guckten. Weil ich guckte auf die Zeilen und guckte auf einen bestimmten Punkt in der Zeile und konzentrierte mich auf das jeweils laufende Gespenst da. Und ich sah dann aber nicht, dass in der Ecke links oben oder unten rechts das nächste kam. Die sahen das aber. Das heißt, die sahen den Monitor nicht perspektivisch auf einen Punkt wie ich, sondern wie ein Feld. Und sahen die verschiedenen vier auftauchenden Gespenster gleichzeitig und konnten deswegen besser auf die reagieren. Was bei mir mit Pac-Man oder den Jungen angefangen hat, verschiedene Stellen auf dem Feld zu sehen, was bei Zidane dann später sehr auffiel, dass der fast immer wusste, auch wenn er mit dem Rücken stand, zu dem, wo er hinspielen will, wo der sich befindet auf dem Feld, der hat das antizipiert. Ne? Der ist sozusagen der, bevor der am Joystick ist, das der Spieler, der das als erstes auf dem Feld vorgeführt hat. Und die jetzigen können das fast alle. Die wissen, wenn sie den Ball annehmen, 8 Meter hinter mir, bisschen halb rechts läuft der, steht der. Wenn ich mich jetzt umdrehe, kann ich blind dahin spielen, dann kommt der Ball da an. Das ist tatsächlich eine Veränderung im Fußball. Das ist Fußball nicht nur mit dem Fuß gespielt, sondern tatsächlich gedacht. Grundsätzlich wissen wir mittlerweile, dass über die Analysen, die nicht nur die deutsche Nationalmannschaft herstellt, dass der Fußball, ich sage es jetzt mal grobschlächtig, einfach schneller geworden ist. Und was schneller ist, werden auch viel mehr Räume besetzt. Das heißt also, der Raum ist enger geworden, kleiner, was wir auch immer darunter verstehen. Ich halte relativ noch oft Vorträge in der Wirtschaft und ich versuche so einen Begriff der Raumzeitfähigkeit zu definieren. Urs Siegenthaler. Offiziell ist der Schweizer Scout der deutschen Fußballnationalmannschaft. Er selbst sieht sich eher als Planer. Siegenthaler ist im Team um Bundestrainer Jogi Löw fürs Strategische zuständig. Er reist viel, beobachtet Gegner, aber auch Vereinsmannschaften mit dem Ziel, taktische Neuerungen aufzuspüren, möglichst bevor sie anderen auffallen. Ich glaube, dass Wirtschaftsführer in großen Konzernen oder eben auch Spielführer von großen Teams über eine Raumzeitfähigkeit verfügen müssen oder sollten, die es erlaubt, in diesen engen Räumen in kurzer Zeit in verschiedenen Positionen eine Entscheidung zu treffen. Und in dieser Beziehung hat sich der Fußball natürlich massiv verändert. Also zu meiner Zeit waren Ballbesitzzeiten 4,5 Sekunden, 5 Sekunden. Heute ist das teilweise bei den Spitzenmannschaften unter einer Sekunde. Der Ball wird schneller gespielt, das heißt schärfer, härter. Das heißt auch, das Spiel wird in sich als Spiel schneller. Urs Siegenthaler lehnt sich in der Lobby eines Kölner Nobelhotels zurück und fixiert sein Gegenüber durch dicke Brillengläser. Er ist in die Domstadt gekommen, weil der Bundestrainer Jogi Löw hier ein Strategietreffen mit seinem gesamten Trainerstab anberaumt hat. Siegenthaler wurde 2006 von Löws Vorgänger Jürgen Klinsmann angestellt und besetzt seitdem eine Funktion, die es bei der Nationalmannschaft vorher nicht gegeben hatte. Er denkt den Fußball mindestens ebenso, wie er ihn fühlt. Der Spiegel bezeichnete ihn einst als Spieleleser. Das Spiel wurde schneller, das Spiel wurde gewandter, es wurde geschickter, die Räume wurden enger. Ja, jetzt ist die Frage natürlich, welche Personen können sich in diesen veränderten Situationen besser bewegen? Und da bitte ich Sie selbst, die Antwort zu suchen. Wann die Moderne im Fußball begonnen hat, darauf hat jeder seine eigene Antwort, ob Experte oder Fan. Für mich war es bei der WM 1974, an einem schwülen Juliabend in Dortmund. Van Aanigen, Neskens, Van Aanigen, Malo César 2, 1 en 2 zijn overigens. Natürlich war ich vorgewarnt. Ich hatte Ajax Amsterdam am Bildschirm gesehen, wie sie die Bayern im Europapokal der Landesmeister, heute Champions League, mit 4:0 vom Platz fegten. Und ich hatte, wie alle Jungs aus meiner Klasse, die WM-Spiele der Holländer im Fernsehen verfolgt. Das lockere 2:0 gegen Uruguay, das brillante 4:0 gegen Argentinien, die beiden souveränen Siege 4:1 und 2:0 gegen Bulgarien und die DDR, das 0:0 gegen Schweden, bei dem sie Torchancen im Dutzend herausspielten. Aber das war nichts gegen die Offenbarung, Holland live zu sehen. Und dann auch noch gegen Brasilien. Sie nannten es totalen Fußball. Minutenlang schoben sie sich den Ball zu, aufreizend lässig. Rechts raus, der Außenverteidiger sprintete los, aber der Ball wanderte zurück ins Mittelfeld. Von dort nach vorn und wieder zurück. Links raus zum Innenverteidiger, zum Torwart, wieder ins Mittelfeld. Plötzlich ein Steilpass zum Rechtsaußen, aber statt in den Strafraum einzudringen oder wenigstens zu flanken, spielte er zurück. Und mittendrin er, Johann Cruyff, ein schmächtiger Bursche mit dünnen Haaren. Eigentlich war Cruyff Mittelstürmer, aber den Bruch mit dem traditionellen Rollenverständnis verdeutlichte schon seine Rückennummer. Statt der 9 trug er die 14. Und statt vorne auf Chancen zu lauern, tauchte er überall auf. Er entschied Spiele, wie César Luis Menotti, der ehemalige Trainer der argentinischen Weltmeistermannschaft, es ausdrückt, nicht über seine individuelle Qualität, sondern dadurch, dass er andere besser machte. Cruyff kurbelte das Spiel an, schlug lange Pässe wie mit dem Lineal gezogen. Er ließ sich in die Abwehr zurückfallen, kam über rechts oder links und war plötzlich im brasilianischen Strafraum zur Stelle, um eine scharfe Flanke artistisch ins Tor zu lenken. Und er dirigierte, zeigte seinen Mitspielern, wohin sie laufen sollen. Eine Art Trainer auf dem Platz. Alle waren ständig in Bewegung, ob mit Ball oder ohne. Feste Positionen, wie wir sie aus dem Verein kannten, schien es nicht zu geben. Ich heiße Sascha Schumacher, bin 20 Jahre alt und ich spiele seit ca. 3-4 Jahren FIFA, auch sehr erfolgreich. Ich wurde einmal knapp Zweiter beim FIFA 2009. Der FIFA Interactive World Cup, das ist so gesehen das größte Turnier, was es bei FIFA gibt. Das ist wie die Weltmeisterschaft einfach. Wir spielen jetzt virtuellen Fußball, also auf der PlayStation 3, und ich werde jetzt Mats Hummels im Pro-Mode spielen. Mats Hummels, Jahrgang 1988, ist im wahren Fußball Innenverteidiger bei Borussia Dortmund und in der deutschen Nationalmannschaft. Hummels gilt als Prototyp des modernen Abwehrspielers, weil er vorausschauend die Räume zustellt und weil er einmal im Ballbesitz mit präzisen Pässen die Offensive eröffnet. Ja, es gibt den Karrieremodus, da spielst du einfach ein ganzes Team. Und es gibt den Biapro-Modus, da spielst du nur einen Spieler, der ist... Deine Computer steuert dann die ganzen anderen Spieler und du musst halt den Mats Hummels zum Beispiel jetzt die ganze Zeit steuern. Hummels ist ein sehr kräftiger Spieler, sehr kopfballstark und kaum vorbeizukommen. Ist einfach ein sehr starker Spieler. Ein bisschen langsam, könnte ein bisschen schneller sein für meinen Geschmack. Ich komme mir schon wie ein kleines Zweikampfmonster vor in dem Spiel, da hinten mit Nevin drin natürlich auch, der da ähnlich ist von der Statur her auch. Ich mache für meinen Geschmack noch ein paar zu wenig Tore, aber das ist ja in dieser Saison in der Wirklichkeit auch so. Also muss man sagen, haben sich es leider sehr real getroffen. Beim virtuellen Fußball agiert der Spieler mit einem Team seiner Wahl. Mit Bayern oder Dortmund, dem FC Barcelona oder Real Madrid, mit Deutschland oder Spanien. Die Mannschaften bestehen aus denselben Kickern wie im echten Fußball. Die Avatare selbst sind ihren Vorbildern aus der Wirklichkeit nicht nur optisch täuschend ähnlich nachempfunden. Ihre Leistungsfähigkeit wird vor jeder Saison von internationalen Producern bewertet. Und zwar in knapp 50 Kategorien. Von Ballkontrolle über Reaktionsschnelligkeit bis zu physischen Attributen. Von Passgenauigkeit über Schussstärke bis zum Torabschluss. Ich erkläre mal hier die Werte. Da sieht man auch Reaktion von Hummels und die Stärke ist besonders gut bei ihm. Der Antritt, Beweglichkeit ist nicht so gut. Das Abfangen hat er auch sehr gut drauf mit 86. Und jetzt hier sieht man auch die Kopfbälle. Das ist seine große Stärke. Lange Pässe, 77 ist für einen Verteidiger eigentlich auch ein guter Wert. Und kurzer Pass, 78 ist auch eigentlich ein guter Wert für einen Verteidiger. Da haben die meisten nicht so viel drauf. Und hier, da sieht man die Verteidigungswerte, Grätsche 84, faire Zweikämpfe 87. Das ist ein sehr guter Wert im virtuellen Fußball. Hier, Rika, wieder. Jetzt am Anfang natürlich muss ich hinten bleiben. Ich darf nicht so weit nach vorne gehen. Ja, jetzt bekomme ich was zu. In der Mitte steht er. Verteidigungsfehler von Hummels. Ein Schritt zu spät. Kriegt den Haken ins Sinn und schlag ich durch. Totaler Fußball basiert auf der Theorie des flexiblen Raums. Aus dem Buch Brilliant Orange, The Neurotic Genius of Dutch Football von David Winner. Wie Cornelius Lely im 19. Jahrhundert die Idee ersann, gigantische neue Polder zu bauen und damit unter Ausnutzung einer neuen Technologie der Verbrennung von Kohle die physischen Dimensionen Hollands durch Deiche veränderte, so nutzten Rinus Michels und Johan Cruyff die Fähigkeiten einer neuen Spielergeneration, um die Dimension des Fußballspiels zu verschieben. Jeder Spielzug, jede Bewegung diente dazu, den verfügbaren Raum zu erweitern. Hatten sie den Ball verloren, so versuchten sie umgekehrt, ihrem Gegner Raum zu nehmen. Sie bedrängten ihn in dessen Hälfte, jagten den ballführenden Spieler. Ihre Verteidiger standen 8-9 Meter hinter der Mittellinie und wendeten eine aggressive Abseitsfalle an, um den Raum noch weiter zu verengen. Und da fiel mir auf, dann, als ich über dieses wunderbare Buch von dem David Winner über den holländischen Fußball, wie er Cruyff beschreibt und wie er die Einführung der Viererkette beschreibt, dass das alles Raumeingriffe sind. Viererkette, Feld halbieren, lange Diagonalpässe. Das Feld wird eingeteilt in Quadrate, Dreiecke, eng machen, weit machen, je nachdem, wer den Ball führt. Das ist Geometrie, also sozusagen alte Mathematik. Mit Ajax Amsterdam und der holländischen Nationalmannschaft der frühen 70er Jahre ist die Formel für einen neuen Fußball in der Welt. Einen Fußball, der vom Raum gedacht und verstanden wird und nicht mehr wie bis dato üblich vom Zweikampf. Aber es sollte Jahrzehnte dauern, bis dieser Ansatz konsequent weiterverfolgt wurde. Zu singulär schien das holländische Spiel, zu sehr wurde es von Cruyff überstrahlt. Noch im Jahr 2001 pries Cesar Luis Menotti die holländische Mannschaft jener Jahre als das Nonplusultra des kollektiven Spiels. Ich habe niemals eine Mannschaft gesehen, die sich besser im Raum bewegt hat als Holland 1974, auch wenn sie das WM-Finale gegen ein großartiges deutsches Team verloren hat. Bis heute gibt es nichts Vergleichbares, was druckvolles Spiel, Dynamik und Raumaufteilung angeht. Und seitdem sind fast 30 Jahre vergangen. Wenn wir kämpfen müssen, im Fußballsport, um ein Spiel zu gewinnen, haben wir das versäumt, das Problem taktisch, spielerisch zu lösen am runden Tisch. Urs Siegenthaler lächelt. Natürlich ist die Frage rhetorisch. Der ehemalige Trainerausbilder des Schweizer Fußballverbandes und heutige Fußballanalytiker der deutschen Nationalmannschaft liebt das große Wort. Ich denke, das ist immer die Endkonsequenz von einem nicht erfüllten Aufgabenkreis. Ja, aber dann kämpft und schlagt das vis-à-vis tot. Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Es gibt ja Nationen, die nennen den Fußballsport Kampfsport, die Kampfmannschaft. Da tue ich mich natürlich verdammt schwer mit dem. Jetzt kommen natürlich schon Teams auf, die natürlich enormen Wert auf spielerische Möglichkeiten legen. Also wie lange wurden koordinative Fähigkeiten auf die Seite gelegt? Das waren die Brecher, in Anführungszeichen, waren gefragt. Und jetzt kommen natürlich die Kleinen, die Quirligen, die Simonsons, wenn wir mal zurückgehen, bei Gladbach. Das war ein kleiner, aber weltbekannter Fußballspieler. Aber man war dann geneigt zu sagen, ja, das ist jetzt die Ausnahme. Jetzt eine gute Flanke. Ich spiele mal auf die Außen. Ein bisschen Risiko einfach mal nach vorne. Jörg wieder. Wechsel im Ballbesitz. Barcelona Adi. Oh, jetzt muss ich schnell zurück. Und die Angreifer wieder gestoppt. Ich habe versucht, das auch zu trainieren. Es ist mir nicht gelungen. Mein perspektivisches Sehen, ein Punkt gerichtet, konnte ich nicht abstellen. Ich konnte mich ein bisschen verbessern, aber ich kam an die nicht ran. X ist der Passen. Und dann hat man hier die zwei Bewegungsticks so gesehen. Im Spiel benutze ich nur den linken zum Bewegen. Und wenn ich dann die L2-Taste drücke, kann ich hier mit Tricks machen, mit dem rechten Stick. Im Viereck ist Flanken oder auch Grätschen, wenn man verteidigt. Und Dreieck ist der präzise Pass in den Lauf. Nicht so lange den Ball halten, Jungs. Und hier mit dem Steuerkreuz kann man die Taktiken einstellen. Konter, Ballbesitzspiel, Teampressing, Abseitsfalle kann man damit auch einstellen. R1 kann man zum Beispiel mit dem Schuss in Verbindung bringen, kann man, das ist der präziser Schuss hier, die kleine Taste. R2 ist dann Sprinten, läuft man einfach mit. L1 kann man auch in Verbindung bringen mit Kreis, dann lupft er. Und kann man auch Spieler wechseln und den Pass fordern oder den Laufweg fordern vom Mitspieler. Ja, Und das war für mich die Lösung. Die gucken anders. Die nehmen den Monitor anders wahr als Feld. Und das heißt, das ist nicht nur eine Veränderung im Auge, das ist eine Veränderung im Gehirn. Ja, der Radar ist halt so ein kleines Spielfeld. Also wie das große Spielfeld, so ein kleines Spielfeld aufgebaut. Die Spieler sind Punkte. Und man sieht dann, wie die Formation aufgebaut ist. Man sieht direkt, was der Gegner für eine Formation spielt. Man kann dem Mitspieler Anweisungen geben, dass er in die Lücke starten soll. Und dann sieht man auch im Radar, er startet gerade und dann spielt man direkt den Ball. Und meine Frage dann war, Fußballer, die mit diesen Geräten umgehen, müssen das genauso haben. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Sonnenschneider. Habe ich später nochmal eine ähnliche Offenbarung gehabt? Gehen wir zurück in die Sacchi-Schulung von Italien, wo natürlich dann 13 Spiele zu 0 gespielt wurden. Dann musste man sich automatisch etwas einfallen lassen. Also kam automatisch die Befehlsanweisung, spiel schneller, halte den Ball nicht mehr so lange. Also eines zieht das andere eigentlich mit. Im Herbst 1987 habe ich Espanyol Barcelona gegen Arrigo Sacchis AC Mailand gesehen. Als alle Welt noch sture Manndeckung spielte, Vorstopper gegen zentralen Stürmer, Defensiver gegen offensiven Mittelfeldspieler und so weiter, ließ Arrigo Sacchi seine Mannschaft komplett im Raum agieren. Verließ ein Spieler seine Position, nahm sein Nebenmann sie ein. Dessen Part wurde von einem anderen übernommen, der erste Spieler wiederum reihte sich auf der nächstgelegenen Position wieder ein. So stand die Mannschaft immer in Formation, in Angriff und Verteidigung, und die Wege zum Ball waren kurz. Dann gab es den FC Barcelona in den frühen 90ern, trainiert von Johan Cruyff, mit Pep Guardiola, dem Erfolgscoach der vergangenen Jahre, als defensivem Spielmacher. Barca ist damals ohne richtigen Mittelstürmer angetreten. Später hatten sie statt des sonst üblichen Brechers mit Romario einen kleinen flinken Spieler auf dieser Position, einen Vorläufer von Lionel Messi. Heute läuft das unter der Bezeichnung False Nine, falsche Neun. Nominell gibt es eine Sturmspitze. Der Spieler lässt sich aber immer wieder zurückfallen und schafft so Räume, in die andere stoßen können. Und dann die neue Spielweise, diese schnelle Ballstaffettenabgabe, dass die nicht mehr geometrische Formen über das Feld zeichnen, sondern Netze. Und Netze sind elektronisch. Was man zum Beispiel heute auch bei der deutschen Nationalmannschaft sieht, die das gelernt hat, die das sehr gut macht. Der Spieler muss dahin laufen, das Laufen ist das Erste, in den freien Raum, dass er angespielt werden kann. Er muss aber sofort auch in dem Moment sehen oder wissen, wie er den Ball weiterspielt. Ob er ihn gleich zurückspielt, ob er ihn auf die andere Seite spielt, ob er ihn in die Spitze spielt, je nachdem wie jemand läuft. Aber er muss so schnell spielen, dass der Gegenspieler sich nicht auf ihn einstellen kann. Diese ganze Geschichte hat viel stärker dazu geführt, dass Fußball gedacht wird, gedacht werden muss von den Spielern, und zwar in ähnlichem Tempo wie elektronische Abläufe. That's a lovely ball. There's a chance here for Fabregas. And now for Thierry Henry. Arsenal 2, Juventus 0. And the two men who've made all the pre-match headlines, young Cesc Fabregas and the skipper Thierry Henry, have got the goals. And Fabio Capello and Juventus have got a big, big problem. Arsenal are heading for the semi-finals for the first time, maybe. Und dann der Londoner Club Arsenal gegen Juventus Turin im Frühjahr 2006. Dass Arsenal den Ball laufen lassen konnte, das wusste man. Aber mit der gleichen Präzision und im gleichen atemberaubenden Tempo spielten sie gegen den Ball. Statt das eigene Tor zu verteidigen, griffen sie ihre Gegenspieler sofort an und versuchten so, den Ball möglichst schnell zurückzuerobern, wenn sie ihn mal verloren hatten. Die Übergänge waren fließend. Verteidigung und Angriff verschmolzen zu einem neuen Spielrhythmus. Das ist ein anderes Denken, ist ein anderes Fußballdenken. Zugespitzt könnte man sagen, diese Spielanlage ist wie gelötet. Wie der Strom fließt zwischen Bits und zwischen solchen Feldern, Polen und Punkten. So geht der Ball düt, düt, düt und möglichst so, dass er schon weiter gespielt ist, bevor der verteidigende Spieler überhaupt denken kann, was der mit dem Ball machen will. Klaus Teveleit hat aus dieser Beobachtung die These vom digitalisierten Fußball entwickelt. Digitalisierung des Fußballs. geht auch nicht aus von der Beobachtung des Fußballs alleine, sondern diesen Gedanken habe ich entwickelt auf dem Hintergrund, dass meiner Meinung nach, und das gilt generell für jeden Gesellschaftsbereich und für menschliche Körper überall auf der Welt, sie verändern sich massiv nach der Art ihrer Zusammenschaltung mit Geräten. Das sind heute überwiegend elektronische Geräte. Lionel Messi kam in Latschen direkt vom Training, war noch ungeduscht und nahm Platz in einem der schwarzen Ledersessel. Aus dem Buch Die Fußballmatrix von Christoph Biermann. Ich fragte mich unwillkürlich, wie dieser freundlich schüchterne junge Mann der Schrecken aller Abwehrreihen werden konnte. Messi lächelte viel, dosierte aber seine Auskünfte homöopathisch und sprach so leise, als wolle er nahelegen, dass man um das Gesagte nicht so viel Aufhebens machen soll. Ich hatte gelesen, dass der Argentinier wie viele Fußballprofis viel Zeit an der Spielkonsole verbringt. Außerdem hieß es, dass er dort ausschließlich Fußball spielte und dabei ziemlich gut sei. »So wird zumindest behauptet«, sagte Messi zurückhaltend. Ich fragte ihn, mit welchem Team er spielt. Messi grinste. »Mit unserem.« Als erster berichtete der Sportreporter Ronald Reng von Messis liebster Freizeitbetätigung. Später hat auch der Buchautor Christoph Biermann den besten Fußballspieler der Welt darauf angesprochen, anlässlich einer Audienz in der Präsidentenloge des FC Barcelona. Ich fragte ihn, ob er von den Erfahrungen am Bildschirm eventuell sogar etwas mit ins reale Spiel nehmen könne. Man sieht gewisse Dinge und versucht, sie auf dem Spielfeld nachzuahmen, aber manches davon ist auf dem Platz unmöglich. Also ist der Messi auf dem Bildschirm, zumindest wenn er von Messi gespielt wird, besser als der reale? Messi nickte erneut. Damit war die These im Raum, dass Profis durchs Spielen auf der Konsole besser werden, dass sie von ihrem Avatar lernen können. Einen Schritt weiter gedacht bedeutet dies, dass sich in der virtuellen Welt ein tieferes Verständnis des Fußballspiels gewinnen lässt, dass man gewissermaßen einen Blick unter die Motorhaube werfen kann auf die Feinmechanik des Spiels. Nicht erst als Profi, sondern schon als Jugendlicher. Christian Mörns, was lernen Sie von Marcel Jansen? Vielleicht nicht von ihm konkret, aber von den jüngeren Spielern, die auch sozusagen ihr Erbe antreten könnten irgendwann. PlayStation spielen. Der deutsche Fußball hat seit ein paar Jahren Spitzentalente wie nie zuvor. Weil Ausbildung und Förderung auf allen Ebenen verbessert wurden. Spielerisch, technisch, taktisch, auch charakterlich und schulisch. Aber erklärt das allein, dass Spieler wie Lars und Sven Bender mit Anfang 20 im defensiven Mittelfeld so abgeklärt agieren wie sonst nur Kicker jenseits der 30? Dass Mario Götze mit gerade mal 20 mit verblüffender Selbstverständlichkeit jede Position in Mittelfeld und Angriff spielt, je nachdem, wo der Trainer ihn hinstellt? Und dass Moritz Leitner, ebenfalls Spieler bei Borussia Dortmund und Meister aller Klassen an der Spielkonsole, sich schon mit 19 auf der anspruchsvollsten Position überhaupt etabliert hat? Als Scharnier zwischen defensivem und offensivem Mittelfeld? Hat all dies nur mit verbesserter Ausbildung zu tun? Oder hat sich diese Generation auch außerhalb des Trainingsplatzes einen Vorteil erarbeitet? Ich finde den Aspekt interessant, weil es könnte tatsächlich sein, wenn man sich eben so konzentrieren muss, immer auf diese Dinge, wie zum Beispiel richtige Timing, richtige Schärfe beim Pass, das muss man im Spiel ja auch. Mats Hummels. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund ist ein begeisterter Fußballspieler. In echt und auf der Konsole. Je fester ich drücke, desto fester kommt der Pass. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, Dortmund nehme und dann spiele ich vorne mit Lukas oder Levi oder Mario, dann versuche ich zu dribbeln, weil ich dann versuche, eben gute Kombinationen zu machen. Und deswegen kann es schon sein, dass wenn man im Spiel an der PlayStation 10 Minuten konzentriert ist, dass man es eben auch im Spiel schafft, bei jedem Pass dann so konzentriert zu sein. Es ist durchaus vorstellbar, dass ein Fußballspieler, der intensiv an einer Konsole trainiert hat, wo das räumliche Vorstellungsvermögen trainiert wird, und vielleicht auch eine Zusatzinformation bereitgehalten wird, nämlich zum Beispiel die gesamte Spielüberschau, dass dies sozusagen eine besondere Trainingsleistung darstellt, die sich dann auch übersetzen lässt in den Alltag beziehungsweise auf das reale Spielfeld. Es gibt eine ganze Reihe von sogenannten Verhaltensstudien. Man untersucht also hier zum Beispiel Jugendliche oder auch Erwachsene, die viel, vor allem dreidimensional angelegte Videospiele spielen und vergleicht sozusagen deren geistige Leistungsfähigkeit mit jungen Leuten, die kein oder kaum Video spielen. Professor Jürgen Gallinat, Leiter der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin, fasst den Stand der Forschung zusammen. Und hier hat man zum Beispiel festgestellt, dass bestimmte Testleistungen bei diesen Jugendlichen mitspielen besser ausfallen. Es ist zum Beispiel die Fähigkeit, Raum und Distanz einzuschätzen. Das ist teilweise die Reaktionszeit, die kürzer ist bei diesen Jugendlichen. Es gibt auch Hinweise darauf, dass das strategische Denken hierdurch gefördert wird und verbessert wird. Oder dass zum Beispiel auch visuelle Diskriminationsleistungen, wie zum Beispiel den kleinen Unterschied zwischen zwei identischen Bildern ansonsten, diesen Unterschied zu finden, bei denjenigen besser ausgeprägt ist, die viel Videospielen. Ich spiele eigentlich ausschließlich online gegen andere. Also das ist, oder wenn jetzt der Moritz Leitner mal vorbeikommt, spielen wir natürlich auch 1-gegen-1. Wir haben im Sommertrainingslager, waren wir auf einem Zimmer. Da stand es unentschieden in Spielen, nach irgendwie 14 Spielen hatten beide 7 Siege oder so. Dann habe ich geführt bis kurz vor Schluss, habe einen katastrophalen Fehler gemacht in der Defensive, das Ding noch verloren und seitdem läuft es nicht mehr. Also es ist so ein Knackpunkt und deswegen habe ich mittlerweile gegen ihn tatsächlich arge Probleme, wenn wir gegeneinander spielen. Ja, am besten, man sollte ihn nicht nach vorne ziehen, weil er nicht so schnell ist und nicht so schnell nach hinten zurückkommen kann. Dann fehlt er, wenn ein schneller Konter kommt, dann fehlt er da hinten und das macht einen Riesenlücken. Im Spiel habe ich ja die Sicht nur für mich. Alles ist etwas schwieriger zu sehen sozusagen. Mit dieser Sicht aufs ganze Spielfeld ist es deutlich einfacher bei der PlayStation, sag ich mal, die freien Männer zu sehen. Man kann sich vielleicht so ein bisschen das Gefühl für einen freien Raum da aber auch erarbeiten, sehen. Ja, wenn eine Mannschaft verschiebt, wo ergeben sich Freiräume? Das gibt es ja auf dem wirklichen Platz auch. Also in gewisser Weise lassen sich da auch Parallelen ziehen. Schön hinten bleiben und immer das Spiel beobachten, immer Richtung Ball so ein bisschen gehen und einfach abwarten, spielen, bis der Stürmer kommt und warten, bis er einen Schritt falsch macht und dann drauf zu gehen. Sagen wir mal, in der Defensive gibt es die Parallele, wenn man im 1 gegen 1 ist als Verteidiger, der Gegner kommt auf einen zu, dann sollte man natürlich sowohl in der Wirklichkeit als auch im Spiel schauen, dass man den Gegner ein bisschen verzögert, dass die Mitspieler zum Helfen kommen können, dass man eben sich nicht spekulativ irgendwie ganz schnell ausspielen lässt und der andere alleine aufs Tor zu laufen kann. In der Offensive gibt es den Fall Timing bei Flanken, schauen, wo sind die Mitspieler, wann stecke ich den Pass durch, dass der andere nicht im Abseits steht. Also da gibt es einige Situationen, die man im Spiel genauso gut beachten muss, wie es dann eben auch auf der PlayStation der Fall ist. An der Charité in Berlin wurde auch zu Videospielen geforscht. Im Herbst 2011 trat das Team um Jürgen Gallinat mit einer Studie an die Öffentlichkeit. Wir haben uns für das Phänomen Videospiel besonders interessiert. Und zwar nicht nur mit der Frage, ob Jugendliche in bestimmten Verhaltensleistungen dadurch besser werden, sondern wir haben uns speziell das Gehirn dieser Jugendlichen angesehen. Wir haben eine Magnetresonanztomographie durchgeführt und wir haben einen entscheidenden Unterschied herausgefunden, den man darstellen kann. Und dieser Unterschied liegt im sogenannten ventralen Striatum. Das ist ein zentraler Bereich des Belohnungssystems. Das Belohnungssystem ist sehr wichtig für die Motivation, die Dinge, die uns interessieren, die uns sozusagen in den Bann ziehen. Und Jugendliche, die viel spielen, haben in diesem Bereich tatsächlich ein größeres Volumen als die Jugendlichen, die wenig spielen. Das heißt, wir haben hierfür tatsächlich auch ein, wie man so schön sagt, neuronales Korrelat gefunden, also eine Veränderung im Gehirn, die offenbar mit dieser Tätigkeit in Beziehung steht. Eigentlich ging es in der Studie um das Suchtverhalten von Jugendlichen. Anfangs sahen die Forscher Videospiele nur als eine, wenn auch legale, Droge. Darüber hinaus haben jetzt auch neue Analysen ergeben, dass der sogenannte präfrontale Kortex bei den Vielspielern dicker ist. Eine Hirnregion, die sehr verknüpft ist mit dem Arbeitsgedächtnis, auch mit planerischem Handeln oder auch mit Impulskontrolle. Sodass wir die Hypothese haben, dass viel Videospielen tatsächlich auch dazu führt, dass das Gehirn sich in entsprechender Weise anpasst, um den letztendlichen Beweis zu führen, ob ein Training dazu führt, dass eben bestimmte Hirnareale größer werden. Führen wir gerade eine Studie durch, wo wir Personen, die bisher eigentlich wenig Video gespielt haben, den Auftrag geben, in den nächsten 2 Monaten mindestens 30 Minuten pro Tag Video zu spielen. Und wir wollen untersuchen, ob eben die Hirngröße vor dieser Trainingsphase sich ändert gegenüber dem Gehirnbild, das wir nach der Trainingsphase messen. Und dies wäre dann sozusagen wissenschaftlich der Hinweis darauf, dass wir hiermit eben einen Trainingseffekt haben, der auch neuronale Korrelate hat. An der Universität Kassel untersucht der Sportwissenschaftler Simon Dzierżawa den Einfluss virtueller Fußballsimulationen auf das Blickverhalten. So will er belegen, dass Fußball an der Spielkonsole spezifische Fähigkeiten wie etwa die Antizipation verbessert. Hierbei sehen 3 Gruppen Szenen aus realen Bundesligaspielen an. Fußballspieler aus den oberen Amateurligen, Cracks an der PlayStation und eine Kontrollgruppe. Dabei wird das Blickverhalten gemessen. Wohin schauen die Probanden? Was nehmen sie wahr? Dann wird das Spiel angehalten und die Testpersonen müssen tippen, wohin der nächste Pass geht. So, jetzt fangen wir an, die Kamera zu kalibrieren, also dass die Kamera weiß, wie das aussieht, wenn du zum Beispiel rechts nach oben guckst. Mhm. Das funktioniert jetzt so, du musst in die Mitte von dem Kreis schauen, dann die Leertaste drücken, dann fängt der Punkt an zu springen und du musst immer den Punkt hinterher schauen. Die Amateurspieler und die Kontrollgruppe hat Dzsurzsava bereits getestet. Nun ist er in Hamburg bei einem Turnier für virtuelle Fußballer. Wir haben ja vorhin gesagt, wir machen uns auf die Suche nach Probanden, die reine FIFA-Spieler sind, das heißt keine Fußballer. Und da hatten wir eben einen, der hatte 13 richtige Antworten von 20 möglichen. Und das entspricht so einem Ergebnis, wie ich es in der Amateurfußballergruppe bisher festgestellt habe. Nicht-Fußballer ohne Computererfahrung sahen dagegen im Schnitt nur 8-mal voraus, wohin der Pass führte. Ein Zwischenergebnis und ein starkes Indiz dafür, dass Fußball an der Konsole in der Tat ein tieferes Verständnis fürs Spiel vermittelt. I think there was a lot of limitations in our old collision system. It was very good, but it didn't allow us to do some things. Früher gab es eine Menge Einschränkungen bei Zweikämpfen, vor allem in kniffligen Situationen. Wenn zwei Spieler sich touchieren, berühren sie sich an zahlreichen Stellen ihrer Körper. Früher mussten wir einen dieser Punkte für die Animation definieren. Man sah, dass eine Berührung stattfand, mehr nicht. They did a great job of showing you that there was a collision, something happened, but maybe didn't take into account every little detail. Also dass der Spieler nicht wie beim Tipkick früher oder so mit irgendeiner Figur umgeht, sondern der Profi tatsächlich seine eigenen Bewegungen auf dem Bildschirm, ne, auf dem Monitor wiederholen, beeinflussen kann, das heißt also auch trainieren kann. So hochentwickelt sind diese Spiele, so hochentwickelte Spiele gab es früher nicht. Zu behaupten, früher bei Tipkick hätte man gelernt, ein besserer Fußballer zu sein, wäre absurd. Das waren zum Teil Leute, die hatten vom Fußball keine Ahnung. Die waren in Tipkick saugut. Wie auch mit dem Tischfußball. Da funktionierte das nicht. Das waren mechanische Sachen. Unsere Modelle gewinnen wir aus den Instrumenten, die wir erfinden. Der tschechische Medienphilosoph und Kommunikationswissenschaftler Willem Flusser in einer Vorlesung, die er 1991, kurz vor seinem Tod, an der Ruhr-Universität Bochum hielt. Denn wir entdecken langsam, was wir da erfunden haben und erkennen uns in den Maschinen wieder. Das ist nicht irgendwie ein Anthropomorphismus. Die Maschinen sind tatsächlich anthropomorph, sie sind ja von uns. Die Kulturtechnik Videospiel ist weder ausreichend anerkannt, noch ist sie überhaupt erkannt worden als zentrale Kulturtechnik der Jüngeren jetzt, die damit aufwachsen. Das Feuilleton, 90% kann man sagen, mehr, 98%, handeln rein vom Inhalt. Gewaltdarstellung, Ego-Shooter und alles diese, macht dat und das stimmt ja alles, das ist alles dabei. Aber das hat schon mit Luhren, ne? Da hat sich... Ach ja, die Zunge fusselig geredet von 1960 an und danach. Inhalt des Mediums ist ein anderes Medium. With this year's engine, what you see is when those two players come together, we're resolving for every single collision that happens. Wenn jetzt zwei Spieler in einen Zweikampf geraten, spielt jede einzelne Berührung eine Rolle. Dadurch können wir die Eigendynamik eines Zweikampfs viel besser darstellen. Wenn ihr euch das in der Zeitlupe anseht, erkennt ihr, wie fantastisch die Darstellung ist. Die Spieler bewegen sich realitätsgetreu. Die Grätschen und Tackles sehen aus wie im richtigen Fernsehen. Früher haben wir uns auch nicht darum gekümmert, was mit den Armen der Spieler passiert. Im Normalbild ist das nicht aufgefallen. Aber sobald man näher ans Geschehen zoomte, hat man zum Beispiel gesehen, wie ein Arm durch die Schulter eines Gegners ging. Mittlerweile haben wir auch das im Griff. Die Animationen von Zweikämpfen, beim Abschirmen und beim Kampf um den Ball wirken nicht mehr wie von Robotern, sondern realitätsnah, wie im Fernsehen. Es gibt keinen Widerspruch Mensch-Maschine. Sondern die Maschine ist ein Teil des Menschen, eine Prothese oder eine Epithese. Infolgedessen kann man von einer Maschine nicht sagen, dass sie außerhalb des Menschen steht und der Mensch außerhalb der Maschine, sondern es gibt eine ganze Menge Interfaces zwischen Mensch und Maschine. Man lernt mediale Umgänge. Inhalt des Kinos ist ein anderes Medium, nämlich in den meisten Fällen der Roman. Jetzt kommt es nicht darauf an, was in dem Roman steht oder welchen Inhalt er hat, sondern wie setzt sich Roman in Kino um? Wie setzen sich Texte um in Musiken? Und jetzt, wie setzen sich Musiken um? Kinodenken in Elektronik. Die gehen ja alle weiter. Die alten Medien gehen weiter und werden im neuen Medium umgewandelt in was Neues. Und das ist das neue Denken. Spielen an der PlayStation nicht mit dem Fuß, sondern mit den Händen. Aber der Kopf an der PlayStation denkt genauso, wie er auf dem Feld denken muss. Sieht Lücken, wo stößt ein Spieler rein, wo spiele ich ab und schnell. Wenn ich es zu langsam mache, ist immer jemand da, der den Fuß dazwischen hat. Ich muss also an der PlayStation auch blitzschnell sein, sonst schieße ich keine Tore. Und das ist genau dasselbe Denken wie auf dem Feld. Nur auf dem Feld muss er es mit dem Fuß machen. Und dass er das vom Kopf auf den Fuß bringt, okay, dafür spielt er jeden Tag. Im Grunde genommen ist der Football Naut ein kleiner Käfig und mit einem Kunstrasenplatz mit Wänden drumherum, die eben in Felder unterteilt sind, wo dann eben Netze dranhängen. Und diese Felder sind dann eben die Punkte, in denen der Ball reingespielt werden muss, entweder hoch, flach. Patrick Dippel von der Firma Mastercoach. Das Düsseldorfer Unternehmen analysiert Fußballspiele anhand einer eigens dafür entwickelten Software. Darüber hinaus erfassen Firmen wie Mastercoach oder Empire aus Ismaning weltweit Fußballer bis hinunter in den Jugendbereich. Die Informationen lassen sich zu Dossiers bündeln, die unter anderem Bewertungen der technischen, taktischen und läuferischen Fähigkeiten eines Spielers enthalten, von Zweikampfverhalten, Passgenauigkeit und Torgefährlichkeit. Mastercoach gehört zur französischen Amisco-Gruppe. Als Weltmarktführer arbeitet Amisco für Spitzenvereine wie den FC Barcelona und Bayern München. Dippel selbst verstärkt das Analyseteam der deutschen Nationalmannschaft. Und eben aus verschiedenen Richtungen gibt es Ballkanonen sozusagen, die eben Anspiele simulieren können. Da kann der Ball sowohl mit Effet gespielt werden, als auch eben die Geschwindigkeit reguliert werden etc. Also das heißt, der Spieler bekommt aus unterschiedlichen Richtungen den Ball zugespielt und hat dann eben das Ziel, in eins dieser Felder den Ball zurückzuspielen. Und zwar ins Richtige. In jenes der insgesamt 72 Felder, das nach dem Zufallsprinzip aufleuchtet. Kaum ist der Ball versenkt, ertönt ein Signal und eine von 8 Wurfmaschinen spuckt den nächsten Ball aus. Der Footbonaut kombiniert fußballspezifisches Techniktraining mit Reaktionsübungen auf akustische und optische Signale. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Spieler in den Footbonauten schicke und den mit einer, weiß ich nicht, in 10 Minuten 150 Bälle in den Fuß jagt, so viel Ballkontakte oder, sagen wir mal, Ballbesitzer hat er im Spiel gar nicht. Ein guter zentraler Mittelfeldspieler auf Top-Niveau, der hat beispielsweise 80 individuelle Ballbesitze während eines Spiels. Ne? Also wenn wir jetzt bei Xavi Barcelona sind, der kann auch mehr haben. Ja? Der spielt dann möglicherweise 120 Pässe. Und wenn Sie jetzt den Footbonauten sich vorstellen und Sie spielen in einer gewissen Zeit eben dem Spieler 150 Bälle dahin, diese Situation hat er auf dem Platz nicht. Er hat aber vielleicht mehr Wiederholungen. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ihn auch noch wieder mal ein Stück weit besser macht. Entwickelt wurde der Footbonaut vom Berliner Tüftler Christian Güttler. Pate standen die Ballwurfmaschinen, mit denen im Tennis und Baseball seit Jahr und Tag gearbeitet wird. Als erster Verein nutzt Borussia Dortmund den Footbonauten. Der Aufbau in der Trainingshalle in Dortmund-Brackel soll rund 1 Million Euro gekostet haben. Trainer Jürgen Klopp gilt als äußerst innovationsfreudig. Einmal die Woche macht er mit seinen Profis Live-Kinetik, eine Art Gehirntraining über Bewegung. Hüpfen zum Beispiel wird mit gleichzeitigem Jonglieren kombiniert. Ziel ist es, über ungewohnte Bewegungsabläufe neue neuronale Verknüpfungen bestimmter Hirnregionen anzustoßen. Ich lerne die Grundrechenarten, um später das große Ganze zu verstehen. Und hier ist es so, ich beschäftige mich mit kleinen, fast unmerklichen Bewegungsvarianten und daraus resultiert einfach die Möglichkeit, auf verschiedenste Dinge viel schneller, viel klarer, viel gezielter reagieren zu können. Und für uns ist natürlich so wichtig im Profisport, dass es, wie kann ich mit den Jungs trainieren, mit ihnen arbeiten, ohne sie körperlich zu belasten. Ganz wichtiger Aspekt, weil ich würde gerne mit ihnen 8 Stunden am Tag trainieren, aber das geht nicht. Und deswegen müssen wir uns Dinge überlegen, die wir mit ihnen machen können, jenseits des Platzes, und trotzdem nützt es uns für die Sache auf dem Platz. In den letzten Jahren hat Borussia Dortmund zu den finanziell stärkeren und vermeintlich übermächtigen Münchner Bayern aufgeschlossen. Mit einer Spielidee, die auf hohem läuferischem Einsatz beruht, auf variablem Positionsspiel und blitzschnellem Umschalten von Abwehr auf Angriff und umgekehrt. Und mit jungen Spielern wie Mats Hummels, Moritz Leitner und Mario Götze. Der wurde im Jahr 2009 Europameister mit der deutschen U17-Nationalmannschaft. Patrick Dippel von der Firma Mastercoach hat das Team während des Turniers mit Analysen versorgt. Im Mannschaftshotel, so berichtet er, standen damals 2 Spielkonsolen. Darauf hätten Götze und Co. die eigenen Partien mit großer Leidenschaft nachgespielt. Was es mir auf jeden Fall zeigt, ist, dass die sich mit ihrem Beruf extrem identifizieren und eben in jeder Minute versuchen, sich mit Fußball zu beschäftigen und dadurch auch automatisch Erkenntnisse gewinnen. Und möglicherweise versuche ich dann eben auch auf der PlayStation so zu arbeiten, wie ich es vielleicht gerade auf dem Platz gelernt habe. Der umgekehrte Lerneffekt also. Vom Spiel auf dem Platz etwas für die PlayStation mitnehmen. Und im virtuellen Fußball Lösungsmöglichkeiten erarbeiten für reale Situationen auf dem Platz. Für Professor Jürgen Gallinat, den Leiter der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin, ist das durchaus vorstellbar. Rein prinzipiell müsste ein Training in der realen Welt sich übersetzen in eine bessere Leistung in einer virtuellen Welt, vorausgesetzt, dass die physikalischen Gesetze in der virtuellen Welt sozusagen kongruent sind mit der realen Welt. Denn wenn man bestimmte Diskriminationsleistungen in der realen Welt hinbekommt und aber diese Leistung genau in dieser Form nicht im Videospiel abgefragt wird, sondern vielleicht mit einer entsprechenden Verzögerung oder auch in einer unrealistischen Weise, dann wird es sicherlich schwierig sein, von real in virtuell zu übersetzen. Und das ist sicherlich eine Frage der Güte der Videospiele. Und man kann vermuten oder die Hypothese haben, dass wenn es gut programmierte Spiele sind, die sozusagen die Realität möglichst perfekt imitieren, dass hier tatsächlich ein Transfereffekt von real auf virtuell möglich ist. Aber dies ist etwas, was auch wissenschaftlich weiter untersucht werden muss. Einstweilen gilt es, weiter zu experimentieren. Warum nicht mit einer Kombination aus PlayStation und Footbonaut? Nicht als Ersatz fürs Training auf dem Platz, sondern als Ergänzung, als flankierende Maßnahme für einzelne Spieler. Der Fußballer befindet sich dann in einem virtuellen Spiel, muss aber ganz real Bälle erobern und verarbeiten, in Räume starten und sich anbieten. Auf der PlayStation lassen sich Spiele auf absolutem Spitzenniveau simulieren. Auf Vereinsebene gegen den FC Barcelona, Manchester United oder den AC Mailand. In Länderspielen gegen Spanien, Brasilien oder Holland. Im realen Fußball machen Spieler diese Erfahrung höchstens 3-4 Mal im Jahr. Man kann sich ganz viel vorstellen. Beispielsweise gibt es auch EMS-Training, wo ich dann Elektronen auf dem Körper habe und kann durch Elektroimpulse auch noch Muskelpartien ansteuern und dadurch eben auch neuronale Bahnen sozusagen aktivieren. Das wäre auch noch eine Steigerung von der ganzen Geschichte in so einem Umfeld beispielsweise. Das wird auch getestet. Das ist ja ein ganz einfaches Beispiel. Ein Fußballspieler ist pro Spiel jetzt auf die komplette Zeit runtergebrochen, möglicherweise 1 Minute, 1 Minute 30 in Ballbesitz. Den Rest des Spiels ist er damit beschäftigt, rumzulaufen. So, das kann er machen, indem er aufmerksam ist und schaut, okay, wo kann ich jetzt hinlaufen, um wieder in Ballbesitz zu bekommen und auch noch in einer aussichtsreichen Position. Oder er kann das halt einfach abspulen. Das Wissen, wo laufe ich wann hin, was mache ich, um dann wieder eine Folgeaktion zu haben, das unterscheidet sicherlich auch die Guten von den sehr Guten. Der Fußball hat sich enorm gewandelt, aber ich sage auch hier jetzt, der Fußball ist einer der Sportarten, die noch die größte Entwicklungsfähigkeit hat. Wir erschrecken noch, wenn jemand abseits spielt, wir erschrecken noch, wenn ja, eben Barcelona in die Tiefe spielt und das geht für uns alles zu schnell, weil der Fußball bis dato immer noch so ohne feste Zuordnung, ich meine, feste Zuordnung in der Idee, wie wollen wir verteidigen und wie wollen wir angreifen, dass es sich noch in den Kinderschuhen bewegt. Löw möchte gerne 11 Netzers auf dem Feld und auch noch 3, die er auswechseln kann, die genauso gut sind. Man kann das wirklich umdrehen. Die Mannschaft ist der Star, was Löw gerne sagt. Die Mannschaft ist der Star, weil sie aus 11 Stars besteht. So soll das, glaube ich, laufen, wie sich das seit Jahren bei den Spaniern zeigt. Es ist ein fantastisches Spiel. Rasant, technisch auf höchstem Niveau, mit tollen Kombinationen. Und zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Das war in den letzten Jahren anders, wenn sich Deutschland und Spanien begegneten. Im Finale der Europameisterschaft 2008. Spanien siegte 1:0, nur 1:0, trotz drückender Überlegenheit. Und im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2010. Wieder 1:0, wieder war Spanien klar besser. Es ist inzwischen, kann man sagen, ganz klar eine Altersfrage. Und nicht, weil 19-jährige oder 20-jährige Spieler im Prinzip besser sind, sondern weil 19- und 20-jährige Spieler heute zu einer Generation gehören, die anders denkt. Die anders denken gelernt hat, die Fußball schlicht anders denkt. Nicht mehr mechanisch-technisch, sondern elektronisch-digital vernetzt. Was ich sehr witzig finde bei Mertesacker, seine Geschwindigkeit, die ist grausam schlecht. Antritt 29 und Sprint hat er 45. Das ist schon einer der tiefsten Werte im virtuellen Fußball und das sind sau schwierig da. Deswegen sitzt Per Mertesacker bei Sascha Schumacher, dem Profi im virtuellen Fußball, nur auf der Bank. Dafür spielt Mats Hummels als Innenverteidiger. Ich spiele lieber mehr Ballbesitz dann mit Kroos und Schweinsteiger, die gute Passwerte haben. Und Özil hinter den Spitzen. Sein einziges Manko ist halt der Abschluss 74, das ist schwierig dann. Bei Außen spiele ich mit Podolski und Müller. Klose spielt überragend, kann sich besser bewegen, bessere Balance hat er, Ballkontrolle. Kopfbälle hat er auch sehr gut. Aber ich spiele lieber mit so einem Spielertyp wie Gomez, weil er einfach sich kaum den Ball abnehmen lässt. Und der Abschluss ist auch Wahnsinn geworden. Er macht da fast alles rein. Okay, manchmal auch sehr viel Abstauber. Aber das muss ein Stürmer auch, da muss ein Stürmer stehen. Wenn der Ball da hinkommt, dann muss er den reinmachen. Halbzeit, immer noch 0:0. Eine große Chance von Spaniens Stürmer David Villa hat Deutschlands Torwart Manuel Neuer mit einem großartigen Reflex verhindert. Auf der anderen Seite ist Mario Gomez in seiner einzigen guten Szene mit einem Kopfball an Spaniens Schlussmann Iker Casillas gescheitert. Die Ströme laufen schneller. Das ganze Denken nähert sich auf dieser Ebene in der Reaktionsgeschichte mit diesem Idealziel. Der Strom fließt mit Lichtgeschwindigkeit oder fast, nähert sich dem an. Spielerwechsel. Klose ersetzt Gomez, Götze kommt für Podolski. Und das Blatt wendet sich. Die Spanier können sich minutenlang nicht aus der eigenen Hälfte befreien. Dann ein langer Diagonalpass von Kroos auf Özil, kurz abgelegt auf Götze. Der nimmt den Ball in vollem Lauf mit, passt butterweich vors spanische Tor und Miroslav Klose muss nur noch den Fuß hinhalten. Eine brillante Kombination der jungen Spieler. Aber das Tor hat der älteste Mann auf dem Platz geschossen. Ein Treppenwitz der Fußballgeschichte. Jedenfalls in der virtuellen Welt. Das Spiel Denken. Fußball 3.0. Ein Feature von Steffen Irlinger und Tom Noga. Es sprachen Markus Scheumann, Susanne Petzold, Wolfgang Rüther, Daniel Berger und Daniel Wiemer. Technische Realisation: Benedikt Bitzenhofer und Werner Jäger. Regieassistenz: Tim Müller. Regie: Steffen Irlinger.